haben alle kein Gesicht. Ich habe tausend Möglichkeiten, doch ne echte Wahl habe ich nicht. Ich habe Angst vor der Angst, Angst vor dem, was kommt. Ich seh die Zukunft nicht in bunten Farben. Das Karussell des Wahnsinns dreht sich immer schneller. Wir schaufeln Löcher, um uns selbst zu begraben. Angst vor der Angst, Angst vor dem, was kommt. Ich habe Angst vor der Angst, Angst vor dem, was kommt. Ich hab keine Angst.